She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? Für dich leg ich die Hand ins Feuer, geh über Stock und Stein. Du kannst mir vertrauen, ich bin da und du nicht alleine. Dein wird mein, oh mein, dein. Doch vielleicht tut der Schein, wer hinter dir steht, muss nicht zwangsläufig dein Freund sein. Besser ein Messer im Bauch als eins im Rücken. Ich kann's sehen und doch nicht glauben, weil die Tränen mir die Sicht rauben. Wie es in den Wald halt, so schallt zurück, doch wie ich's auch versuche, keine Antwort, wenn ich rufe. Ich verfluche dich, schlag Nägel in deinen Sarg, steig 6 Fuß tief zu dir runter und pisse auf dein Grab, Alter, ich pisse auf dein Grab. Und ich bereue es jeden Tag aufs Neue, wenn wir uns mal sehen und ich mich trotzdem freue. Scheue Blicke und senke mein Hauptblicke sprechen Bände, wenn wir uns heute treffen, sind wir. Du hast dein Wort gebrochen, mein Freund, und dein Gesicht verloren. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wir uns die Freundschaft schworen. Blutsbrüder teilten alles, heute nur noch Zorn. Hast deine Ehre, deinen Stolz, mein Freund, und dein Gesicht verloren. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? Ich rauch Kette und trink Kaffee, als würde es kein Morgen geben. Ich bin zufrieden, mein Freund, ich erwarte nicht viel vom Leben. Hab das meiste verziehen, ein, zwei Sachen kann ich nicht vergessen. Man wird an seinen Taten und nicht an den Worten gemessen. Jetzt ist die Bombe geplatzt, die große Freundschaft ist vorbei. Irgendwie bin ich froh darum, Schluss mit der Heuchelei. Also viele Jahresaufgelage, wenn nicht nur viel Geschichten. Willst du die Freundin richten, wenn Geheimnisse dich verpflichten? Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Und die Lippen wollen nicht tragen, was die Augen schon sagen. Und nur weil ich's nicht zeige, heißt es nicht, dass ich nicht traurig bin. Ich mach's wie Jesus und halt einfach die zweite Wange noch hin. Ich hab schon viel Mist gebaut, aber eins hab ich gelernt, es bleibt Lüge, egal wie weit man sich von der Wahrheit entfernt. Und wenn's soweit ist, ist guter Rat von Freunden teuer. Einsam wegzustinken, weißt du, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Was ist wirklich wichtig, was ist falsch und was ist richtig? Schwitz im Scheinwerferlicht, aber ich seh dein Gesicht nicht. Und der Schein tötet dich, denn er hält nicht, was er verspricht. Und was bleibt, ist der Schmerz und die Narbe vom Lanzenstich. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there